Okay, ganz schnell, nur ein paar Hinweise. Erinnert euch, denkt allgemein, nicht zu speziell. Zum Beispiel bei dieser Frage. Wenn wir der Krankheit befehlen, geheilt zu sein, wird dann der unreine Geist den Kranken verlassen? Antwort, ja, wenn es das ist, was du glaubst. Wenn du glaubst, alles genau sagen zu müssen, hast du dir ein Gesetz auferlegt. Und du musst dann damit leben und dich danach richten. Ich sage euch, es ist kraftraubend. Mach deine Erwartungen allgemein, dann kannst du allgemein befehlen und es wird funktionieren. Hier ist das, woran du dich erinnern solltest. Ihr erinnert euch an das Prinzip von Lester Sumrall, der sagte, wenn es für irgendjemanden gut ist, dann muss es für jeden gut sein. Das ist eine gute Regel, merkt sie euch. Das beschäftigt mich. Das ist alles, worüber ich nachdenke. Und ich nerve damit jeden, besonders meine Familie. Wenn wir zum Beispiel beim Abendessen alle am Tisch sitzen, gib mir mal die Wurst, gib mir mal den Kartoffelbrei, das sage ich zum Beispiel, die anderen sagen andere Sachen. Habt ihr von der Totenauferweckung in Kalifornien gestern gehört? Hey, das ist super, gib mir mal den Kartoffelbrei. Wir unterhalten uns über Heilungen und andere Dinge. Es ist einfach erstaunlich und ich bin wirklich gesegnet. Zur gleichen Zeit bin ich aber auch sehr engstirnig. Mit engstirnig meine ich, dass ich nur über wenige Themen nachdenke, mit Absicht. Ich bin eng in der Auswahl meines Nachgrübelns. Ich konzentriere mich auf bestimmte Fragen. Ich denke nicht über alles in der Welt nach, vor allen Dingen nicht über Unsinniges. Ich prüfe ständig. Ich prüfe, was ich lehre, ich prüfe, was ich lese, ich prüfe, was ich niederschreibe. Und ich frage mich jedes Mal, kann das noch besser gesagt werden oder sollte ich es anders sagen? Ich prüfe die ganze Zeit. Ein Prinzip, das ich in diesen Analysen fand, ist folgendes. Damit eine allgemeine Aussage für irgendwen richtig ist, muss sie für alle richtig sein. Schauen wir uns eine Lehre an, die momentan in der Kirche über Heilung existiert. Um geheilt zu werden, solltest du zurückgehen und den Generationenfluch oder einen anderen Fluch brechen. Und wenn das wahr wäre, würde das bedeuten, dass du, um geheilt zu werden, jeden Fluch brechen musst. Versteht ihr? Denn wenn es richtig ist, muss es immer richtig sein. Also wenn es eine Regel Gottes ist. Und wenn du es nicht jedes Mal machen musst, dann musst du es eigentlich nie machen. Versteht ihr? Dieser Abschnitt steht auch in der Unterlage. Ihr findet es in den letzten Kapiteln. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe in einer kleinen nordtexanischen Stadt gewohnt und bin in die dortige Pfingstgemeinde gegangen. Es war eine tolle Gemeinde, toller Lobpreis, guter Pastor, es war einfach gut. Jeder in der Gegend kannte diese Gemeinde. Es war einfach die Gemeinde, wo man hingehen wollte, denn dort passierte vieles im geistlichen Bereich. Leider sind die Leute, die in dieser sehr kleinen Stadt wohnten, nie in eine andere Gemeinde gegangen. Sie dachten, die ganze Vielfalt des Christentums ist in unserer Kirche vorhanden. Und sie dachten, dass das, was in dieser Kirche passiert, alles ist, was Gott überhaupt tun will. Ich weiß, das hört sich eigenartig an. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Sie fanden es fantastisch, aber sie sind nie herausgegangen. Sie haben nie gesehen, wie woanders andere Dinge passiert sind. Aber wenn du in die große Welt hinauskommst, dann merkst du, dass das Größte, was du kennst, vielleicht doch nicht das Größte ist, was es gibt. Also es war wunderbar und es waren gute Menschen dort, aber es gab ein Problem, das bei Heilung auftauchte. Vielleicht betest du schon für Leute oder vielleicht auch nicht. Bei mir bedeutet das, dass ich für wenigstens 100 bis 200 Leute in einer Woche bete. Und dabei rede ich nicht über ein Treffen wie dieses hier, sondern das passiert, wenn ich zu Hause bin. In einem Treffen wie diesem werde ich vielleicht für 500 Leute beten oder für 500 Probleme. Du betest vielleicht auch für Leute, aber es waren vielleicht nur 10 Leute im Monat. Seht ihr den Unterschied? Weil das so ist, ist dein Blickwinkel anders als meiner. Wenn ich über Heilung nachdenke, beschäftigt mich zum Beispiel die Frage, wie kann ich in der vorhandenen Zeit noch mehr Leute heilen? Wie können wir die Lehre ausbreiten? Wie können wir noch mehr Leute freisetzen? Es geht nicht um die Frage, wie wir noch größere Treffen bekommen können. Daran denke ich nicht. Solange ich hier bin, habe ich noch niemanden gefragt, wie viele Leute zu diesem Treffen gekommen sind. Das ist nicht meine Angelegenheit, das ist Gottes Angelegenheit. Wo immer ich hingehe, ich predige und den Rest überlasse ich Gott. Ich treffe mich mit kleinen Gruppen, ich gehe zu den Leuten nach Hause, ich habe in Häusern gepredigt, ich habe in Stadien gepredigt. Mir ist es egal. Je nach Situation fühlt es sich natürlich anders an. Es ist eine Sache, mit fünf Leuten um einen Tisch herum zu sitzen oder zu vielen Leuten zu sprechen, wie gerade jetzt, oder sogar in einem Stadion zu predigen. Oder du bist in Indien und predigst zu einer Versammlung auf einem offenen Feld, wo dir vielleicht 50.000 Menschen zuhören. Zurzeit schreibt mir jemand aus Indien, komm bitte zu uns. Wir können dich jeden Abend an einen anderen Ort bringen und garantieren dir, dass dir jeden Abend wenigstens 50.000 Menschen zuhören, solange wie du bei uns sein willst. Und du denkst, wunderbar, denn umso mehr Leute erreichen wir. Aber jetzt kommt der Haken. Die Sachen, die du über Heilung denkst, hängen mit deinem eingeschränkten Gesichtsfeld zusammen. Ich will nicht gemein sein, aber wenn du bisher nur für Leute in deiner Gegend gebetet hast, für eine Handvoll Menschen, dann hast du eine bestimmte Sicht auf Heilung. Und vielleicht hast du dann die Zeit, dass du dich mit jedem Kranken hinsetzt und ausführlich über sein Leben sprichst und ihre Lebensgeschichte erfährst und jedes Detail über ihren Großvater und ihre Großmutter und erfährst, wie ihnen dieses oder jenes angetan wurde. Und du nimmst dir die Zeit, diesen oder jenen Fluch zu brechen und solche Sachen. Vielleicht hast du dann so viel Zeit. Ich nicht. Ich stehe auf einem Feld in Indien. 50.000 Menschen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn es also für irgendeinen richtig ist, dann muss es für jeden stimmen. Mit anderen Worten, wenn du das tun musst, um irgendjemanden freizusetzen, dann musst du das auch für jeden tun, um ihn freizusetzen. Und wenn ich das so machen muss, dann sind Massenveranstaltungen nicht mehr möglich. Dann muss ich in so etwas wie Beratungsgespräche gehen, wo ich mich mit einzelnen Menschen treffe und in Einzelgesprächen durch ihre Lebensgeschichte gehe. Aber das finden wir in der Bibel nicht. Versteht ihr? Aber ich kann auf einem Feld stehen und ein Gebet sprechen, eigentlich ein Befehl, so dass jeder auf diesem Feld geheilt und freigesetzt wird. Und von diesen 50.000 brauchen vielleicht 42.000 Heilung. In jeder größeren Gruppe brauchen ungefähr 90% aller Menschen Heilung. Ziemlich sicher. Für gewöhnlich ist das in den Gemeinden so. Und das ist noch nicht mal draußen in der Welt. Tatsächlich sind die Prozentsätze sehr ähnlich, was nicht sein sollte. Wenn ich also auf einer Bühne stehen kann und das sagen und Menschen werden daraufhin geheilt, dann widerlegt das völlig die Überlegung, dass du erst in die Lebensgeschichte jedes Menschen gehen musst. Das musst du nicht. Paulus sagte, ich vergesse das Vergangene und dränge voran. Und Paulus sagte, als ich zu euch kam, war es mir wichtig, dass ich nichts anderes kannte als den gekreuzigten Jesus Christus. Mit anderen Worten sagte er, ich schaue nicht auf eure Probleme, ich bin hier, um euch die Antwort zu geben. Also, ich bin nicht gegen Seelsorge. Was ihr Seelsorge nennt, sollte in der Jüngerschaft enthalten sein. Es sollte aber kein unpersönlicher, klinischer Vorgang sein, wo du mir deine Visitenkarte gibst. Und dann setzen wir uns hin und reden und dann nach 45 Minuten sagst du, Ding, oh, die Zeit ist vorbei. Das hat nichts mit Jüngerschaft zu tun. Das ist ein Geschäft und es ist ein weltliches Geschäft. Es ist nicht biblisch. Ganz einfach. Ich sage nicht, dass es den Leuten nicht hilft. Ich sage nur, nenn es nicht biblisch, wenn es nicht in der Bibel steht. Und wenn du es in der Bibel nicht wiederfindest, dann ist es nicht biblisch. Es gibt im fünffältigen Dienst keinen sechsten Dienst als Psychotherapeut. Einverstanden? Right? I mean, come on. Ich glaube an die Kraft Gottes. Ich möchte, dass Gott verherrlicht wird, nicht diejenigen, die besonderes Wissen haben. Also ich könnte hier stehen und euch sagen, was ich alles weiß. Und ihr sagt natürlich, deswegen sind wir in diesem Seminar. Aber ich hoffe, dass ihr versteht, dass der Grund, warum ich hier bin, nicht ein besonderes Wissen ist. Es geht auch nicht darum, Wissen weiterzugeben. Wissen reicht oft nicht aus. Aber wenn ich in euch ein Herz erzeugen kann, für Gott und für eure Mitmenschen, dann kann euer Wissen versagen, aber ihr kämpft einfach weiter, weil ihr die Menschen liebt und ihr kommt zur Wurzel des Übels. Selbst wenn ihr nicht alles vollkommen richtig macht, denn ihr helft den Menschen immer noch. Lieber jemand, der mit dem Herzen dabei ist, als jemand, der mit dem Kopf dabei ist. In diese Richtung drängen wir weiter. Es gibt noch Informationen, die ihr braucht. Und vielleicht noch leichte Korrekturen, die wir vornehmen können, damit alles klappt. Aber worüber ich sprechen will, ist die Ansicht, dass man für Heilung bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Denn dann müssen diese Bedingungen für alle Kranken erfüllt werden. Und wenn etwas nicht bei jedem getan werden muss, dann muss es bei niemandem getan werden. Ich sage nicht, dass es keine Menschen gibt, mit denen man sich hinsetzen und über bestimmte Dinge sprechen sollte. Aber es stimmt nicht, wenn manche sagen, du musst erst diesen Fluch brechen und dann jenen Fluch brechen. Der Grund, warum ich das sage, hat mit der folgenden Frage zu tun. Was denkst du über die Rolle von Fürbittern für das Reich Gottes und die Kirche? Gut, dass es sie gibt. Aber häufig ist es mit Fürbittern so, sie sollen der Kirche und der Gemeinde helfen. Manchmal geben sie der Gemeindeleitung Ratschläge, und wenn die Leiter diese Ratschläge nicht annehmen, dann werden sie bitterböse. Und dann bekommen sie Eindrücke und Worte über die Leiterschaft der Gemeinde. Ich bin schon für diese Dienste, aber lasst sie dort sein, wo sie sein sollen. Sie sollten eine Unterstützung sein. Wenn die Gemeinde auf ein Problem stößt, dann sollten die Fürbitter sagen, ja, wir beten bereits dafür und wir können folgenden Rat geben. Fürbitter sollten mit Worten der Erkenntnis, des Wissens und der Weisheit arbeiten. Und wenn das nicht passiert, dann sollten wir sie nicht Fürbitter nennen. Gut, ich möchte, dass ihr das Handbuch aufschlagt. Das ist traurig. Ihr hört euch überrascht an. Wir müssen uns um einige dieser Dinge heute kümmern. Wir gehen ins Kapitel 2. Wir gehen da jetzt einfach durch. Während ihr Kapitel 2 aufschlagt, was ich glaube auf Seite 6 beginnt, ist hier eine Frage. Gestern hast du über Schmutz gesprochen, der auf der fruchtbaren Erde liegen könnte und die Pflanze zudeckt. Was ist dieser Schmutz? Normalerweise ist dieser Schmutz falsche Überzeugungen, falsche Worte, negative Einstellungen, eine entgegengesetzte Haltung zu dem, was du gerne haben möchtest. Wenn ich für dich bete oder wenn du für jemanden betest, dann sollte diese Person nicht beten. Wenn ich für dich beten soll, dann bitte bete nicht. Also ich will nicht gemein sein, aber deine Gebete haben bisher nicht geholfen. Hör auf damit, ich bin hier ganz offen. Weil deine Gebete bisher nicht geholfen haben, hast du mich gefragt. Bete nicht, sei still, lass mich das jetzt machen. Denn du kannst in ein Rohr kein Wasser leiten, wenn bereits Wasser hinausströmt. Versteht ihr? Wenn es herausfließt, kannst du nichts hineinbringen. Und wenn du betest, kommt es hoffentlich aus deinem Geist, wahrscheinlich auch aus deiner Seele. Es fließt heraus, also ist es schwer, etwas da hineinzubringen. Denn was hineingeht, kommt gleich wieder raus. Am besten ist, empfange die Heilung, blockiere nichts. So the best thing to do is when by that time just come up pray and just receive, just get into neutral. You don't even have to agree. Du musst mir noch nicht mal zustimmen. Verhalte dich einfach neutral. Vielleicht glaubst du, dass du zustimmst, wenn du mitbetest. Aber tatsächlich arbeitest du dagegen, denn du drückst heraus und ich drücke hinein. Was ich hineinbringe, das drückst du wieder heraus. Denn es geht hier um Leben. Denn der gleiche Geist, der in dir ist, der ist auch in mir. Und wenn ich hineinspreche, sprichst du hinaus. Also tu das nicht. Verhalte dich neutral und empfange einfach. Und wenn du für andere betest, sage ihnen, dass sie nicht selbst beten sollen, sondern dir zuhören sollen. Für die Heilung ist es nicht so wichtig, aber wenigstens sind sie still. Ich möchte euch aus diesem detailorientierten Denken herausholen. Ich garantiere euch, wenn ihr euch bei den Details festfahrt, dann wird euch der Feind in diesen Details für den Rest eures Lebens gefangen halten. Er wird dich darin festbinden und du wirst nie irgendjemand eine echte Hilfe sein. Das habe ich in einer russischen Kirche gelernt. Ich predigte in einer russischen Kirche in den USA. Ein Dolmetscher übersetzte mich, denn außer dem Leiter konnte niemand Englisch verstehen. Vielleicht noch ein paar Gemeindeleiter. Zum Schluss sollte ich noch für die Kranken beten. Die kamen dann also nach vorne und stellten sich in eine Reihe. Als ich dann anfangen wollte, wurde mein Dolmetscher wegen irgendwas weggerufen. Ich stehe also da und warte auf ihn. Aber er kommt nicht zurück. Ich denke, ich kann doch nicht die ganze Nacht hier stehen. Diese Leute konnten keins meiner Worte verstehen und ich verstand sie auch nicht. Aber ich wusste eins, der Geist in mir kennt ihr Problem. Also muss ich das eigentlich gar nicht wissen. Also ging ich die Reihe entlang. Ich halte einfach meine Hände so, sie schauen mich ratlos an, dann nahm ich einfach ihre Hände und fing an zu beten. Ich sagte, im Namen Jesu, ich setze dich frei. Leben. Sei geheilt, von Kopf bis Fuß. So, verschiedene Dinge, habe ich gesagt. Dann habe ich mich verabschiedet, Gott segne dich und ging zum Nächsten. Und so weiter. Für mindestens 100 Leute. Das war Samstagabend. Wir gingen dann alle nach Hause. Am Sonntagmorgen kam ich zurück und das Erste, was der Pastor machen wollte, war Zeugnisse vom Heilungsgottesdienst hören. Ich hatte keine gehört. Am Abend vorher hatte ich keine körperlichen Gebrechen gesehen, die der Änderung bedurft hätten. Ich hatte nichts gesehen. Anscheinend waren alles innerliche Probleme gewesen. Also, er fragte nach Zeugnissen. Und da gingen Hände hoch. Die Leute kamen nach vorn, bekamen das Mikrofon und erzählten. Er übersetzte das und ich staunte. Ich konnte dramatische Zeugnisse von Heilungen hören. Tumore waren geheilt worden. Eine Frau hatte Blut im Auge, sodass sie nicht mehr sehen konnte, was ich gar nicht bemerkt hatte. Und jetzt war ihr Auge vollkommen klar. Es war erstaunlich. Ungefähr 80 Leute kamen mit Heilungszeugnissen nach vorne. Zack, zack, zack. Sie waren in dieser Nacht geheilt worden. Ich kannte von niemandem vorher die Krankheit. Ich kannte ihre Probleme gar nicht. Und sie wurden trotzdem geheilt. Das erledigt völlig die Vorstellung, dass du vorher irgendetwas wissen müsstest, irgendetwas brechen müsstest, irgendetwas tun müsstest. Ich sag euch, wir müssen das Geheimnis verstehen. Und das Geheimnis ist sehr einfach. Es ist Leben. Nur das. Es ist das göttliche Leben, das in uns ist. Und wo immer dieses Leben hinkommt, treibt es Krankheit und Gebrechen fort. Und je mehr Details du glaubst, wissen zu müssen, umso weniger Kraft hast du zur Verfügung. Und umso mehr Grenzen setzt du dir. Denk mal drüber nach. Wir verkünden etwas, dem buchstäblich Worte nicht gerecht werden können. Ich meine, wer kann vertrauensvoll und wahrheitsgemäß und vollständig über irgendeinen Aspekt Gottes sprechen? Und das korrekt und vollständig? Niemand kann das. Dr. Summerall sagte häufig, die Bibel und alles, was zum christlichen Leben gehört, ist wie ein Diamant mit 52 Facetten. Und du kannst dir jede Facette anschauen, denn Gott ist so großartig und alles, was im Wort Gottes steht, ist so großartig. Dass wir die Frage stellen müssen, wie können wir überhaupt irgendetwas sagen, was dem Wort Gottes gerecht werden könnte? Aber schaut, was wir damit tun können. Weil wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Gott hat sich entschieden, in Menschen zu wohnen. Wenn er sich dazu entschlossen hat, dann muss er wissen, was er tut. Wenn er in Menschen leben kann, dann kann er auch durch Menschen leben. Unsere Aufgabe ist es, ihm aus dem Weg zu gehen. Aus dem Weg gehen bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen und Gott zugucken. Das ist damit nicht gemeint. Es gibt keinen leeren Raum innerhalb des Geistes. Wenn du versuchst, deinen Geist auszuleeren, dann wirst du einen Dämon bekommen. Ganz einfach. Wir sollen nicht unseren Geist leeren, sondern unseren Sinn erneuern. Also wenn du deinen Sinn erneuerst, stehst du ihm nicht im Weg. Du erneuerst deinen Geist zu ihm hin. Er kann durch deinen Geist leben und besser durch dich fließen. Im Leben eines Christen geht es jetzt nur noch darum, den Sinn zu erneuern. Nur noch darum. Dort finden die Kämpfe statt. Dort passiert alles. Jedes deiner Probleme hat mit dem fleischlichen Teil deines Sinnes zu tun, der noch übrig ist. In Kapitel 2 geht es um den Unterschied zwischen dem Denken des alten Bundes und dem Denken des neuen Bundes. Now, just real quick here, an old covenant mindset. Wie kannst du erkennen, dass du noch das Denken des alten Bundes hast, wenn du ständig denkst, ich habe noch nicht genug? Du denkst, dass du noch etwas anderes brauchst. Die Gesinnung des Alten Testaments fragt immer, was tut Gott? Lass uns zum Propheten gehen und ihn fragen. Du willst wissen, was Gott tut, weil du immer noch nicht glauben kannst, dass du selbst eine direkte Verbindung zu ihm hast. Selbst wenn du genau das den Leuten erzählst. Es ist erstaunlich, wie schizophren wir uns manchmal verhalten. Wir sagen, Christsein ist Einssein mit Gott. Es ist eine Beziehung mit Gott, unserem Vater, der eine Vertrautheit mit dir haben möchte. Und dann sagst du, jetzt lasst uns die Propheten suchen, damit wir erfahren, was Gott will. In Texas sagen wir dazu, wir reden auf beiden Seiten unseres Mundes. Und wir merken gar nicht, was wir damit sagen. Der alte Bund war immer dort drüben. Er sprach immer über die Zukunft, etwas, was noch passieren würde. Deswegen gibt es im Alten Testament so viel Prophetie, denn es würde sich erst in der Zukunft ereignen. Eines Tages ist mir Folgendes klar geworden. In der Bibel sagt Jesus, von allen Propheten gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Das sagt Jesus selbst. Ich las das und verstand nicht, warum. Johannes der Täufer wirkte keine Wunder, hatte keine Heilungen, nichts dergleichen. Wie könnte er der größte Prophet sein? Wir haben Mose, der das Rote Meer geteilt hat. Es gab Elia, es gab Elisa. Sie haben Feuer vom Himmel fallen lassen und andere Wunder. Wie konnte Jesus sagen, dass Johannes der Täufer der größte Prophet war? Wenn ich in so eine Situation komme und so eine Frage habe, dann halte ich inne und frage Gott. Was bedeutet das? Denn ich möchte nicht einfach drüber weggehen. Aber ich konnte es nicht glauben. Also, was wir tun müssen, wenn wir auf eine Textstelle treffen, die wir nicht glauben können, ist, wir müssen uns entscheiden, sie zu glauben. Auch dann, wenn wir es nicht verstehen können. Und dann fragst du Gott und er wird es dir offenbaren. Aber zuerst müssen wir uns entscheiden, es zu glauben. Also sagte ich, Gott, ich weiß, dass Jesus das gesagt hat. Also weiß ich, dass es wahr ist. Aber ich verstehe es nicht. Wie kann das sein? Und er fragte mich, was ist ein Prophet? Nun, das ist jemand, der für Gott spricht. Jemand, der eine Nachricht von Gott hat. Also, der größte Prophet zu sein, bedeutet nicht, dass er die meisten Wunder hatte, sondern dass er die größte Botschaft hatte. Ich dachte, okay, wie unterschied sich die Botschaft Johannes des Täufers von den Botschaften anderer Propheten? Denn wenn er der größte der Propheten war, musste er eine besondere Botschaft haben. Und ich stellte fest, dass die alten Propheten alle das Gleiche gesagt haben. Er wird kommen. Er wird kommen. Er wird kommen. Johannes der Täufer war der Erste, der sagen konnte, er ist da. Daher war er der größte Prophet, weil er die größte Botschaft hatte. Dann las ich weiter und nachdem Jesus sagte, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer und der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Das hat mich nun vollkommen fassungslos gemacht. Also ich konnte akzeptieren, dass Johannes der größte Prophet ist. Aber der Kleinste im Reich der Himmel, das könnte ich sein. Also sagte er damit, ich wäre größer als Johannes. Ich verstand's nicht. Ich fragte Gott, wie kann das sein? Also alle Propheten sagten, er kommt und Johannes sagte, er ist da. Und dann sagte Johannes, dort geht das Lamm Gottes. Der Kleinste im Königreich wird nie sagen müssen, dort geht er. Weil Jesus zu ihm sagt, ich lebe in dir, ich bleibe in dir, ich werde dich nie verlassen und nie vergessen. Das macht uns größer. Johannes war größer als die Propheten und wir sind größer als Johannes. Johannes konnte sagen, der Messias ist da, dort geht er. Und wir sagen, er wohnt in mir, er wird mich nie verlassen. Das macht uns größer als jeden Propheten und jede andere Person. Und doch versuchen wir, uns an den Propheten abzuschauen, wie wir im neuen Bund leben sollen. Aber sie gehörten noch nicht einmal zum neuen Bund. Die Propheten sahen eine Zukunft, in der wir wandeln können. Und ohne uns können sie nicht vollkommen gemacht werden. Jesus sagte, Abraham freute sich darauf, meine Tage zu sehen. Das ist wichtig. Wir haben es besser als die Zeitgenossen Jesu. Denn das Beste, was sie haben konnten, war Dinge zu sehen. Jesus sagt sehr klar, dass wir mehr gesegnet sind, weil wir glauben, ohne zu sehen. Die Menschen damals konnten alles sehen und ihn berühren. Ja, dieser Mann war blind, jetzt kann er wieder sehen. Und dieser Mann war tot und Jesus hat ihn auferweckt. Das war Jesus, der da drüben steht. Ich will ihm folgen. Und du folgst ihm jetzt, obwohl du nicht gesehen hast, wie er diese Dinge getan hat. Ich rede über die Wunder, die damals geschehen sind. Also hast du größeren Glauben an Jesus als die Menschen, die damals lebten. Denn du glaubst, ohne dass du etwas gesehen hast. Du bist also schon einen Schritt weiter als die Leute, die damals mit Jesus gegangen sind. Manchmal jammern wir, oh, könnte ich doch nur mit Jesus gehen. Dann könnte ich ihn sehen. Nein, wir leben in einer besseren Zeit. Und warum? Weil wir größere Werke tun können. Ich habe größere Werke als Jesus getan. Wisst ihr wie? Eines Tages war ich in Amerika und wurde aus Australien angerufen. Eine Frau rief mich an und fragte, ob ich für sie beten könne. Ich sagte ja, betete für Heilung und sagte ihr, jetzt beweg dich mal. Wie ist das? Und sie sagte, ich bin geheilt. Jesus hat nie jemanden auf einem anderen Kontinent freigesetzt. Kommt schon, das ist ein größeres Werk. Es war nicht das, was ihr erwartet habt, aber es ist eine großartige Zeit, in der wir leben. Zu meiner Frau sagte ich, John G. Lake würde es geliebt haben, jetzt zu leben mit der ganzen Technik, die uns zur Verfügung steht. Unangenehm wird's, wenn wir uns anschauen, was die Leute früher getan haben, ohne technische Unterstützung. Sollten wir dagegen nicht noch größere Werke tun? Wir sollten mit unseren Werken so weit vor ihnen sein, dass es schon nicht mehr lustig ist. Als seine Jünger sollten wir diese Welt im Sturm nehmen können. Stattdessen hören wir Predigten, die uns sagen, wir sollten noch warten und sitzen bleiben. Du darfst dich nicht mit einem Dämonenfürsten ohne spezielle Anweisung Gottes anlegen. Aber die Bibel sagt doch, ich habe Autorität über alle Teufel. Das schließt auch alle Dämonenfürsten mit ein. Ihr solltet erkennen, dass, wenn ihr in ein Gebäude reingeht und ihr der einzige Christ dort seid, dann seid ihr das höchste geistliche Wesen in diesem Gebäude. Es interessiert mich nicht, ob das Gebäude voller Teufel ist oder voller dämonischer Fürsten. Es gibt geistlich niemanden, der größer ist als du. Oder lasst es mich so sagen, damit es genauer wird. Die einzige Person, die höher steht als du, ist Gott. Ich meine Gott, den Vater. Du fragst mich, was ist mit Jesus? Nein, nein. Du und er, ihr seid eins. Ich weiß, ihr glaubt es nicht, aber es ist wahr. Wenn ihr es lest, werdet ihr staunen. Ich zeig's euch gleich. Ich verspreche euch, wir kommen dahin. Und wenn ich dazu bis nächste Woche bleiben müsste. Seite 6 in eurem Handbuch zeigt die Unterschiede zwischen alttestamentlichem Denken und neutestamentlichem Denken. Das alttestamentliche Denken wartet immer auf etwas. Das neutestamentliche Denken weiß, dass du alles hast, was du brauchst. Christus lebt in dir. Mit Christus hast du das Königreich und alles, was du brauchst. Du brauchst keine Zusätze mehr. Du brauchst keine Salbungen, keine Zuteilungen des Heiligen Geistes. Ich habe es jetzt gerade nicht dabei, ihr findet es vielleicht im Internet. Ich habe 2 Lehrpredigten gehalten, die wir auf 3 CDs gebrannt haben. Die erste habe ich genannt, von der Impartation zur Inkarnation. Ihr müsst aufhören, nach Anteilgabe durch andere zu suchen und stattdessen einfach das lebendige Wort Gottes aufnehmen. Hört auf, nach Leuten zu suchen, die euch die Hände auflegen und lasst das, was in euch ist, außen sichtbar werden. Ihr sollt das fleischgewordene Wort sein. Ihr müsst von Anteilgabe zur Inkarnation kommen. Und dann kommt der nächste Schritt, indem ihr von der Heimsuchung zum Innewohnen kommt. Nirgendwo im Neuen Testament wird von der Heimsuchung des Geistes gesprochen. Das einzige Mal ist eine Stelle, die sich auf den Propheten Joel bezieht, der über die Ausgießung des Heiligen Geistes spricht. Niemand sagt, ihr braucht eine neue Berührung Gottes. Das braucht ihr nicht, weil ihr eine Wohnung Gottes durch den Geist geworden seid. Gott kommt nicht, um euch zu besuchen, sondern er kommt, um in euch zu wohnen. Euer Problem ist, dass ihr glaubt, dass er kommt und geht und dass er euch beim Gottesdienst besucht, dass er auf euch herunterkommt und das ist dann sein Besuch bei euch. Nein, so ist es nicht. Er lebt in dir. Die Male, wo du geglaubt hast, dass er auf dich kommt, waren Zeiten, wo du mutig genug wurdest, ihn aus dir herauszulassen. Wir werden heute nicht über die Salbung sprechen, das ist ein größeres Thema. Aber ich möchte, dass ihr erkennt, es ist nicht so, dass die Salbung kommt und geht, sondern sie bleibt auf dir, ganz einfach gesagt. Sie wird nicht stärker, sie wird nicht schwächer. Ich werde euch das aus der Schrift beweisen. Ihr müsst verstehen, dass die Salbung eine Person ist, nämlich der Heilige Geist. Stellt euch vor, der Heilige Geist würde hier vorne auf der Bühne stehen. Er wäre vollständig als Person hier anwesend. Könnte er dann weniger werden oder mehr werden? Nein, Er ist die vollkommene Kraft. Er ist, wer er ist. Amen. Er wird nicht mehr werden und er wird nicht weniger werden. Manche sprechen oft darüber, dass die Salbung zunehmen muss. Aber das kann nicht mit ihm zusammenhängen. Er wird nicht mehr und er wird nicht weniger. Willst du wissen, woran es liegt? Es ist ganz einfach. Damit er zunehmen kann, müssen wir abnehmen. Es ist nicht so, dass sein Einfluss größer wird, sondern dass unser Einfluss kleiner wird, wenn wir ihm aus dem Weg gehen. Versteht ihr? Mit anderen Worten, es ist wie bei einer Mondfinsternis. Dabei wird der Mond nicht kleiner, sondern er wird einfach nur von etwas verborgen. Der Heilige Geist, die Salbung in dir, wird nicht wirklich kleiner oder größer, sondern er wird einfach nur mehr oder weniger verborgen. Und unglücklicherweise verstecken wir ihn häufig. Und deswegen musst du lernen, ihn nicht mehr zu verbergen. Wenn du das tust, sagen die Leute, guck mal, die Salbung nimmt zu. Nein, du bist aus dem Weg gegangen und er konnte besser gesehen werden. Es ist wie bei einer Zwiebel. Wenn du eine geschlossene Zwiebel in die Hand nimmst, dann riechst du nichts. Auch wenn du sie auf den Tisch legst und zu Hause liegen lässt, passiert gar nichts. Aber wenn du diese Zwiebel nimmst und die Schalen abziehst und schließlich bis zur Mitte der Zwiebel kommst, dann erfüllt ihr Aroma das ganze Zimmer. Ich weiß nicht, ob Aroma das passende Wort hierfür ist. Aber stimmt das nicht? Solange die Zwiebel geschlossen war, ist nichts passiert. Normalerweise riechst du sie noch nicht einmal. Aber wenn du sie schälst und je näher du dem Herzen der Zwiebel kommst, umso mehr wird von dem Aroma dieser Zwiebel freigelassen. Ändert sich dabei der Zwiebelgeruch? Nein, er war nur eingeschlossen. Je mehr du sie freilegst, umso besser kannst du sie riechen. Denn der Geruch wird nicht mehr verborgen, sondern er wird einfach freigesetzt. Er kommt näher an die Oberfläche. Was also die Leute ein Zunehmen der Salbung nennen, ist nicht mehr Salbung, sondern du stirbst mehr und legst deine Schalen weg. Das ist alles. Merkt euch das bitte. Jedes Mal, wenn ihr sagt, wir brauchen Erweckung, wir beten dafür, dass Gott eine Erweckung sendet, dann sagst du damit, dass der Grund, warum wir nicht erweckt sind, der ist, dass Gott keine Erweckung geschickt hat. Es ist Gottes Schuld, dass wir keine Erweckung haben. Stimmt's nicht? Im Grunde also klagst du Gott an, weil du keine Erweckung siehst. Wer von euch hat eine Konkordanz zu Hause? Geht nach Hause und schlagt das Wort Erweckung nach. Erweckung findet ihr nicht. Ihr werdet tatsächlich nur das Wort erweckt finden und nur im Alten Testament. Im Neuen Testament werdet ihr es nicht finden, besonders nicht in der Weise, wie wir darüber reden. Erweckung ist ein alttestamentliches Konzept. Um erweckt zu werden, musst du vorher tot sein. Und niemand in der Kirche Jesu Christi ist tot. Ihr wart tot und ihr seid lebendig gemacht worden. Wenn ihr jetzt tot seid, seid ihr außerhalb von Christus. Und ihr seid nicht wiedergeboren, ganz einfach. Was wir stattdessen im Neuen Testament finden, ist nicht Erweckung, sondern dort heißt es, wacht auf. Zur Gerechtigkeit. Er sagt nicht, Gott, weck uns auf, sondern ihr, wacht auf zur Gerechtigkeit. Versteht ihr? Zunächst mal, Christen brauchen keine Erweckung. Die Toten brauchen Erweckung. Wir nennen das Evangelisieren. Aber wir müssen aufwachen zur Gerechtigkeit und wir müssen verstehen, wer wir in Christus sind. Und wenn du es verstehst, kannst du gar nicht anders, als für ihn zu brennen. Du musst herausfinden, wer du in Christus bist. Herausfinden, was er für dich getan hat. Du musst entdecken, dass deine Vergangenheit dir nicht mehr vorgeworfen wird. Du erwachst zur Gerechtigkeit und lässt dich aufbauen. Ganz häufig sagen wir in unseren Gottesdiensten, oh Gott, ich dürste nach dir, ich bin hungrig und ich bin durstig nach dir, Gott. Das ist nicht biblisch. Tatsächlich verleugnen wir sogar damit die Macht Christi. Versteht ihr? Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Es sind nicht verschiedene Ansichten, es ist einfach falsch. Einverstanden? Ihr findet es auch hier in unserem Handbuch. Ich erwähne das, damit ihr versteht, was ihr eigentlich sagt, wenn ihr von einem Hunger oder Durst sprecht. Ihr denkt vielleicht, dass es besonders geistlich sei, wenn man diesen Hunger und Durst hat. Das ist es nicht. Du verleugnest damit sogar, dass du wiedergeboren bist. Jedes Mal, wenn du sagst, ich bin hungrig und durstig, sagst du damit, ich bin nicht wiedergeboren. Das werde ich euch gleich beweisen. Ihr schaut mich so kritisch an. Ich werde es euch beweisen. Worum es geht ist, ihr denkt, ihr solltet hungrig und durstig sein. Aber das solltet ihr gar nicht mehr. Das Problem ist, dass ihr nicht wisst, was ihr tatsächlich habt. Was ihr habt oder haben solltet, ist Eifer oder Sehnsucht. Es ist nicht Hunger oder Durst, es ist Eifer oder Leidenschaft. Aber weil man euch das beigebracht hat, richtet ihr euren Eifer auf Gott, um von ihm Dinge zu erbitten. Paulus sagt, sie haben Eifer ohne Erkenntnis. Und wir richten unseren Eifer darauf, etwas von Gott zu bekommen, anstatt unseren Eifer für Gott auf die Welt zu richten. Also ich meine, du hast einen Eifer für Gott und wendest diesen Eifer auf die Welt und beginnst, die Verlorenen zu retten, die Kranken zu heilen und das Evangelium zu verkünden. Aber solange du sagst, ich bin hungrig und ich bin durstig, dann schaust du nur auf dich. Das ist selbstsüchtig. Und sagst zu Gott, füll mich, füll mich. Während Gott sagt, geh in die Welt, geh in die Welt. Und wir verheddern uns in dieser Sache und werden zu selbstsüchtigen Christen, zum Gegenteil des Christentums. Das Christsein beginnt, wenn du aufhörst, selbstsüchtig zu sein. Und solange du selbstsüchtig bist, hast du mit dem Christsein noch gar nicht angefangen. Trotzdem lehren uns einige Kirchen, selbstsüchtig zu sein und zu sagen, oh, ich habe einen Hunger und einen Durst und ich werde das herunterziehen, ich muss das bekommen. Nein, du hast es. Deswegen sagt Petrus, was ich habe, das gebe ich dir. Das war Eifer. Er war nicht hungrig. Er hatte seinen Eifer zur Welt gewandt. Das ist das Problem. Wir brauchen keine Erweckungsbewegung. Wir müssen aufwachen zur Gerechtigkeit und müssen verstehen, was wir schon haben. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir müssen diesen Schatz der Welt zuwenden und wie Jesus reden und wie Jesus handeln. Denn er möchte durch dich leben. Du sagst vielleicht, so bin ich aber nicht. Da ist es schon wieder. Vergiss mal dich selbst. Ich bin nicht bereit, ich bin nicht geübt. Hör auf, an dich zu denken. Geh hinaus und handle so, wie Jesus handelt. Handle im Glauben, dass sein Wort wahr ist. Ich weiß nicht, ob ich genug Glauben habe. Hör auf, an dich zu denken. Geh da raus und bring den Menschen das Leben. Darum geht's in diesem Seminar. Wir machen jetzt mal etwas schneller. Das schaffe ich noch in den nächsten 5 Minuten. Hier auf der ersten Seite ist die Stelle aus dem Hebräerbrief ziemlich eindeutig. Also, ich hoffe, ihr lest dieses Handbuch, denn es steht eine Menge drin. Ihr solltet das nehmen und alles lesen. Also, es gibt einen neuen Bund. In Hebräer 8, Vers 6 heißt es, nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf besseren Verheißungen gegründet ist. Ist euch klar, dass wir einen besseren Bund haben, der auf größeren Verheißungen gegründet ist? Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du nicht mehr ins Alte Testament gehst, um gute Verheißungen zu finden. Der Bund, in dem wir jetzt leben, hat größere Verheißungen. Schlag bitte Seite 9 auf. Es geht um die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth war nicht die perfekte Kirche. Tatsächlich gehörte sie zu den Gemeinden der Bibel, bei denen am meisten schief lief. Es gab in der korinthischen Gemeinde Sünde, von der Paulus sagte, dass sie noch nicht einmal unter den Heiden bekannt wäre. Und wenn eine Gemeinde besser sündigt als die Heiden, dann hat sie ein Problem. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr auch lest, dass die Gemeinde in Korinth niemandem nachgestanden ist, was die Gaben des Geistes angeht, so wie es Paulus schreibt. Damit ist bewiesen, dass es in einer Gemeinde Sünde geben kann und die Mitglieder trotzdem in den Gaben wirken. Das bedeutet, dass die Gemeinde trotz Unglaubens in den Gaben wirken kann. Das bedeutet, dass die Gemeinde trotz anderer Probleme in den Gaben wirken kann. Ja, sie wurden deswegen nicht geheilt, weil es zu viel Unglauben in der Gemeinde gab. Das ist eine Lüge. Jesus heilte auf Marktplätzen, wo es überall Unglauben gab. Also hört auf, das als Entschuldigung zu verwenden und hört auf, Gott als schwächer darzustellen als den Teufel. Gott ist stärker als der Teufel und Glaube wird Unglaube immer übertrumpfen. Dein Unglaube wird meinen Glauben nicht stoppen. Also 1. Korinther Kapitel 2, Vers 1. Paulus schreibt an die korinthische Gemeinde und beginnt. Er fängt so an. Und ich, Brüder, wir wissen also, es waren Brüder. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist deswegen bemerkenswert, weil Paul ein gelehrter und kluger Mann war. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Vers 5 beginnt mit dem Wort damit. Wann immer ihr einen Satz seht, der mit damit beginnt, wisst ihr, dass hier ein Zweck oder ein Ziel erklärt wird. Mit anderen Worten, er kam nicht und verkündete menschliche Weisheit mit wunderbarem Wort, sondern mit der Demonstration des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube auf der Kraft Gottes gründet und nicht auf menschlicher Weisheit. Hört ihr das? Unser Glaube sollte nicht auf der Weisheit von Menschen beruhen, sondern auf dem Zeugnis des Geistes und der Kraft Gottes. Das Christentum sollte übernatürlich sein, von Anfang bis zum Ende. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Mit anderen Worten, die Weisheit, über die wir hier reden, ist nicht die Weisheit der Welt. Auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit. Und jetzt passt auf. Diese verborgene Weisheit Gottes, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Hört ihr das? Oh, rühre den Ruhm Gottes nicht an. Muss ich nicht. Er hat uns Sein gegeben. Wir haben unsere eigene Herrlichkeit und diese Herrlichkeit ist vor Erschaffung der Welt gegründet und ist uns jetzt offenbart worden. Also uns ist Herrlichkeit offenbart worden. Ihr kennt diese Aussage, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und wenn du das hörst, dann denkst du, du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit und so weiter. Das ist nicht gemeint. Dieser Vers steht im Hebräerbrief. Da steht, dass der alte Bund fantastisch war und dass der neue Bund noch viel fantastischer ist. Dass die Herrlichkeit des ersten Bundes vergehen wird und dass die Herrlichkeit des zweiten Bundes niemals vergehen wird. Das macht die Herrlichkeit des zweiten Bundes noch größer. Du gehst also nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie auf einer Treppe, sondern du gehst von der Herrlichkeit des alten Bundes, der vergangen ist, zur Herrlichkeit des neuen Bundes, die nie vergehen wird. Und diese Herrlichkeit wird für immer bleiben. Es sind also keine Abstufungen von Herrlichkeit. Es ist diese Herrlichkeit gegenüber dieser Herrlichkeit. Vom alten Bund zum neuen Bund. Du musst von dem einen zum anderen gehen. Sie sind nicht gleich und sie funktionieren nicht auf die gleiche Weise. Wer von euch hat einen Computer? Wie viele von euch haben noch Windows 3.1 darauf? Warum nicht? Es ist veraltet. Es ist sogar so, dass wenn du jetzt Windows 3.1 auf einem Computer installieren willst, dass er dann nicht mehr funktioniert. Es gibt viele Programme, die damit nicht arbeiten werden, denn es ist nicht das richtige Betriebssystem für deinen Computer. Und der alte Bund ist nicht das richtige Betriebssystem für diese Maschine, die neue Schöpfung. Sie funktionieren nicht miteinander. Wenn du versuchst, den alten Bund in einer neuen Schöpfung zu installieren, dann wird es nicht richtig funktionieren. Du wirst nicht die gleichen Ergebnisse bekommen wie Jesus. Du musst ein neues Betriebssystem benutzen. Und das neue Betriebssystem ist der neue Bund. Ein Bündnis der Gnade. Es ist kein Bund der Werke und kein Bund des Gesetzes. Ein Bund der Liebe und ein Bund der Kraft. Es ist kein Bund von Verboten und Geboten. Du musst dich von einem Bund zum anderen bewegen. Du kannst beide nicht einfach vermischen. Deswegen geraten Christen ins Schleudern, wenn sie versuchen, den alten und den neuen Bund zu vermischen. Aber das alte System ist vorbei. Es ist überholt und überflüssig. Es ist veraltet, wie es in Hebräer heißt. Veraltet steht hier für ein griechisches Wort. Dieses Wort bedeutet überflüssig werden, nichtig werden. Hört auf, es zu benutzen. Wisst ihr, was passiert, wenn man ein veraltetes Gerät benutzen möchte? Man sucht die ganze Zeit nach Ersatzteilen, um es zu reparieren. Stimmt's nicht? Wenn man versucht, einen Oldtimer zu reparieren, die meiste Zeit bist du dann auf der Suche nach den Originalteilen. Und was glaubt ihr, tun viele Christen? Sie versuchen, die Teile zu finden, die fehlen, um ihren Glauben zu reparieren. Denn sie versuchen, ein veraltetes System zum Laufen zu bringen. Geht in den neuen Bund. Handelt im neuen Bund, dann wird nichts fehlen. Dann ist alles da. Es ist vollkommen neu. Alles funktioniert. Das möchte ich gerne noch vor der Pause schaffen hier. Also, wir sind in Vers 8. Er schreibt, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Wenn ihr später das SWAT-Training mitmacht, werdet ihr verstehen, was er hier sagt. Den Fürsten dieser Welt war nicht klar, was geschehen würde, als sie Jesus umgebracht haben, denn wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie es nicht getan. Das nennt man einen Hinterhalt. Jesus hat den Feind in einen Hinterhalt gelockt. Er hat sie angelockt, hat sie im Glauben gelassen, er wäre schwach, und hat ihnen erlaubt, ihn umzubringen. Sie haben geglaubt, sie hätten dadurch einen Vorteil, aber in Wirklichkeit hat er ihnen eine Falle gestellt. Denn er wusste, dass wenn sie ihn umgebracht haben, ich drücke das jetzt mal so aus, dann würde er Macht über sie erlangen. Es war also ein Hinterhalt. Wenn ihr euch den alten Star Wars-Film anguckt, dann gebe ich euch ein Beispiel. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo Obi-Wan Kenobi gegen Darth Vader kämpft? Erinnert ihr euch, wie er den anderen Zeit verschaffen wollte, damit sie im Millennium Falcon fliehen können? Ihr erinnert euch, wie alle dahin rennen, dann zurückschauen und sehen, wie er gegen Darth Vader einen ziemlich guten Kampf abliefert. Und als er sie in Sicherheit weiß, da hebt er sein Schwert. Darth Vader sieht seine Chance für einen horizontalen Schlag gekommen. Obi-Wan sagt, wenn du mich schlägst, dann werde ich mächtiger werden, als du dir vorstellen kannst. Diese Szene enthält den Kern des Christentums. Also ich sage ja nicht, dass Star Wars eine theologische Abhandlung ist. Wir sollten erkennen, dass, wenn wir unser Leben niederlegen, wir mächtiger sein werden, als sich jeder vorstellen kann. Und ich wage zu sagen, dass niemand in diesem Raum ermessen kann, was Gott in dir getan hat durch Jesus Christus. Und ich sage auch nicht, dass ich das verstanden habe. Ich lerne und wachse. Aber ich sage euch, wir haben keine Vorstellung davon, was für uns möglich ist. Ihr seht, wie Männer Gottes großartige Dinge tun. Ihr lest von den Propheten im Alten Testament, die ganze Flüsse teilen, all diese Dinge machen. Ich sage euch, das ist gar nichts gegenüber dem, was der Heilige Geist Gottes in einem Menschen tun kann, der für sich selbst vollständig und komplett tot ist und nur für Gott lebt. Ich sage euch, was wir gesehen haben, ist nichts dagegen. Aber es wird langsam Zeit dafür. Also er schreibt hier, aber so wie es geschrieben steht, das ist ein alttestamentliches Zitat, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also dieses Zitat habt ihr bestimmt schon gehört. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört. Und dann schauen sie immer so in die Weite. Sie klingen ganz fromm, als ob sie etwas wissen, was du nicht weißt. Also du kannst erkennen, dass es sich um Religion handelt, denn sie haben eine bestimmte Stimmlage. Und am Ende wird es immer leiser. Was kein Auge gesehen. Dazu dieses Gesicht. Und du merkst, wann es richtig losgeht, wenn sie die Orgel anwerfen. Aus irgendeinem Grund wollen sie es dann singen. Was kein Auge gesehen. Und kein Ohr gehört. In keines Menschen Herz gekommen ist. Und dann kommt der Rhythmus. In keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott. Das ist einfach reine Religion. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo sie die Taschentücher schwenken. Und alle lassen sich mitreißen. Manche springen hoch und tanzen im Kreis und er hat gar nichts Sinnvolles gesagt. Aber er schaut nach oben. Du willst immer fragen, was sieht er da? Aber es geht nur darum, dass es sich religiös anhört. Was also hier steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat ist Vergangenheitsform. Gott hat es offenbart. Was hat er offenbart? Er hat offenbart, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört haben. Die Dinge nämlich, die Gott bereitet hat für diejenigen, die ihn lieben. Die Dinge, die uns offenbart wurden. Gott hat es offenbart durch seinen Geist. Nicht durch das, was du sehen kannst, durch seinen Geist. Er hat es nicht hier offenbart, sondern hier. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß kein Mensch, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Mit anderen Worten, alles, was du über Gott weißt, hast du durch den Geist Gottes erfahren. Du bist nicht so schlau, dass du das selbst herausfinden könntest. Denn dein fleischlicher Sinn kann die Dinge Gottes nicht erkennen. Er kann es nicht. Er könnte sie noch nicht einmal verstehen. Deswegen musste Gott uns neu erschaffen, damit wir die Dinge Gottes aufnehmen können. Und dann kann er uns, wenn wir unseren Sinn erneuert haben, mit seinem Sinn erfüllen. Und dann hast du, was die Bibel den Sinn Christi nennt. Dein fleischlicher Sinn aber kann das nicht verstehen. Deswegen können fleischliche Menschen, die nicht wiedergeboren sind, ihren Sinn nicht erneuern. Du musst zuerst wiedergeboren werden und dann deinen Sinn erneuern, weil du nichts über den Geist verstehst, wenn du den Geist nicht hast. Denn es ist der Geist Gottes, der uns alle Dinge offenbart. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit, ihr seht, dass hier das Wort damit steht, immer wenn ihr das Wort damit seht, fragt euch, warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Warum habt ihr den Geist? Damit ihr in Zungen sprechen und tanzen und schöne Gottesdienste haben könnt? Nein. Damit ihr die Dinge Gottes erkennen könnt und nicht irgendwelche Dinge Gottes, sondern die Dinge, die er uns geschenkt hat. Er hat sie geschenkt. Nicht murrend. Ich hasse diese Bücher mit dem Titel »Der Gott, der sich verbirgt«. Wenn Gott sich wirklich verbergen wollte, hätte er das einfach machen können. Gott verbirgt sich und du musst nach ihm suchen. Ich weiß, das steht so im Alten Testament. Es ist wahr, denn kein Mensch kann Gott zwingen. Und jetzt werden Bücher geschrieben, die sagen, Gott verbirgt das vor uns und wir müssen dies ernsthaft suchen. Gott verbirgt gar nichts mehr. Das missverstandenste Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung Jesu Christi. Oh, du kannst das Buch nicht verstehen. Es ist ein geheimes, mysteriöses Buch mit verborgenem Inhalt. Aber es heißt nicht das verborgene Jesu Christi, sondern die Offenbarung Jesu Christi. Aber der Teufel jagt jedem eine Riesenangst ein. Du kannst das nicht lesen, denn du verstehst da nichts. Lies es und glaub es einfach. Es wird die Offenbarung genannt, nicht das Verstecken. Das Buch der Offenbarung versucht nicht, Jesus zu verbergen, sondern ihn zu offenbaren. Aber jeder sagt, oh, das können wir nicht verstehen und jenes auch nicht. Ja, wenn du das so siehst, dann wirst du wohl nichts verstehen. Aber wenn du auf dem Standpunkt bist, ich habe den Geist Gottes, dann kann ich alle Dinge verstehen, die uns von Gott geschenkt werden. Dann kann ich die Bibel lesen und Gott wird es mir erklären. Ich weiß nicht, ob ihr überzeugt seid. Wir werden sehen. Er sagt, davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Habt ihr gehört? Deswegen können deine Verwandten, die nicht errettet sind, die Dinge des Geistes nicht verstehen. Sie verstehen Zungenrede nicht, sie verstehen Heilung nicht, sie verstehen das alles nicht. Hör auf, es ihnen zu erklären, demonstriert es. Wenn du es zeigst, dann möchten sie es. Und wenn sie es empfangen, dann können sie es verstehen. Aber du versuchst weiter, es ihnen zu erklären. Die Menschen, die am schwersten zu überzeugen sind, sind die, die zu analytisch und linear denken, denn sie wollen alles erklärt haben, bevor sie anfangen. Aber das geht nicht. Sie müssen zuerst anfangen und dann kannst du es ihnen erklären. Das ist, wie wenn man zu Gott sagt, sag mir deinen Wunsch und ich sag dir, ob ich es tun werde. Aber Gott sagt, nein, du unterstellst dich meinem Willen, dann sage ich dir, was ich möchte. Und ich kann euch sagen, Gottes Wille ist gut, aber jeder hat Angst, Gott die Kontrolle zu geben. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und jetzt hört zu. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Oh, du sollst nicht richten. Das ist nicht das, was hier steht. Hängt davon ab, was du mit richten meinst. Die Bibel spricht davon, dass wir sogar Engel richten werden. Paulus sagt, wenn du sogar Engel beurteilen wirst, dann kannst du auch über die weltlichen Dinge in der Kirche entscheiden. Aber wir sollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du wirst in die Hölle gehen. Denn du hast gerade Gericht über sie ausgesprochen, als gäbe es für sie keine Hoffnung mehr. Denn wenn du das tust, geben manche Menschen die Hoffnung auf. Aber solange sie Atem haben, gibt es noch Hoffnung. Du sollst sie nicht richten, aber du sollst ihre Früchte beurteilen. Du kannst jemand sagen, wenn du das weiter tust, dann wirst du in der Hölle landen. Du bist in dieser Richtung unterwegs und das, was du tust, ist nicht richtig. Das darfst du tun. Du kannst ihre Früchte beurteilen, aber du sollst ihr Herz nicht richten. Okay, das ist ein anderes Seminar. Also passt jetzt auf. Vers 16. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Das ist eine Schriftstelle aus dem Alten Testament. Dass er ihn unterweisen könnte. Aber, was heißt dieses Aber? Es bedeutet, es war früher richtig, aber jetzt nicht mehr. Aber wir haben Christi Sinn. Viele Menschen sagen, wer weiß, was Gott wohl tun wird. Gottes Wege sind geheimnisvoll. Nein, gar nicht, wenn du ihn kennst. Seine Wege sind nur geheimnisvoll für diejenigen, die ihn nicht kennen. Ja, aber seine Wege sind über unseren Wegen. Und dann lass dich retten. Wenn seine Wege nicht deine Wege sind, dann bist du nicht gerettet. Kommt schon, denk drüber nach. Ja, aber wir wissen nie, was er als nächstes tun wird. Doch, weißt du, das, was hier steht, Gott ist die vorhersehbarste Person im ganzen Universum. Und weißt du, warum er vorhersehbar sein kann? Weil ihn niemand stoppen kann. Als ich eines Tages für mein Training nach Memphis, Tennessee gegangen bin, da traf ich einen Trainer namens Bill Wallace. Er war der Mittelgewichtsweltmeister im Vollkontakt-Karate. Sein Karate-Fußtritt war der schnellste der Welt. Sein linkes Bein konnte mit 70 Meilen pro Stunde zutreten. Wirklich. Sie haben ihn einmal interviewt, denn er hatte einen Judo-Unfall, wo sein rechtes Knie verletzt wurde. Deswegen konnte er mit dem rechten Bein nicht mehr zutreten, nur noch mit dem linken. Sie nannten ihn Superfoot. Muss man nicht erklären. Er konnte jeden mit seinem linken Bein niederstrecken. Also fragten sie ihn, du kannst doch jetzt nur noch mit dem linken Bein zutreten. Und er sagte, ja, das stimmt. Aber denkst du nicht, dass das schon ein Handicap ist? Denn jeder Gegner weiß doch jetzt, dass du mit dem linken Bein zutreten wirst. Und er sagte, ja, das stimmt, das wissen sie bereits. Aber sie können nichts dagegen tun. Und so ist Gott auch. Ihn stört es nicht, wenn er allen sagt, was er tun wird. Wisst ihr, wann Gott aufgehört hat, seine Geheimnisse zu verbergen? Als Jesus gekreuzigt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt musste Gott es geheim halten, damit die Falle zuschnappen konnte. Und sobald die Falle zugeschnappt war, wurde alles bekannt gemacht. Tatsächlich ist unser Schlüssel, dass wir einfach hingehen und jedem die ganze Wahrheit sagen. Unsere Aufgabe ist es, jetzt jedem alles zu erzählen. Wir können alle Geheimnisse ausplaudern, denn es ist schon alles erledigt. Wir haben gewonnen. Das war's. Ist das nicht fantastisch? Es gibt keine verborgenen Geheimnisse mehr. Ich beweise es euch. Danach könnt ihr zum Essen gehen. Ich habe Speise, von der ihr nicht wisst. Ich habe kein Problem. Weiter mit 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Halten wir hier an. Was sagt euch das? Paulus konnte mit den Korinthern nicht sprechen wie mit geistlichen Menschen, sondern nur so wie mit Fleischlichen, wie mit Babys in Christus. Paulus sagt also, fleischlich sein ist, wie wenn man ein Baby in Christus ist. Oder andersrum, wenn man ein Baby in Christus ist, dann ist man noch fleischlich. Solange du also ein Baby in Christus bist, bist du noch fleischlich gesinnt. Du bist noch von Sünden bestimmt und an deinen Sünden orientiert. Und das bedeutet, dass du nicht geistlich bist. Es gibt also einen Unterschied, fleischlich und geistlich. Denn du bist entweder fleischlich, also ein Baby in Christus, oder du bist geistlich. Wenn fleischlich Baby bedeutet, was bedeutet dann geistlich? Erwachsen, reif. Also gibt es Babys in Christus und die Erwachsenen, die Fleischlichen und die Geistlichen. Ich möchte gern, dass ihr darüber nachdenkt und das als feste Tatsache annehmt, damit ihr nicht daran zweifelt und wegrutscht. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht, das heißt bis jetzt, vertragen. Was vertragen? Feste Speise. Also sagt er, bis heute muss ich euch Milch geben, denn ihr könnt die feste Speise nicht vertragen. Stimmt's? Sagt er das? Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Was sagt er also? Ich kann euch immer noch keine feste Speise geben. Also kann er ihnen nur Milch geben, stimmt's? Ihr seht, dass er das in Kapitel 3 sagt. Und er hat noch mehr Kapitel geschrieben. Zu Beginn sagt er, ihr seid fleischlich und nicht geistlich, deswegen kann ich euch noch keine feste Speise geben, sondern nur Milch. Stimmt's? Das bedeutet, dass es im ganzen Korintherbrief keine feste Speise gibt. Er schreibt, noch nicht einmal jetzt kann ich es euch geben. Ihr seid noch fleischlich. Wenn er das so sagt, dann hat er auch nichts reingeschrieben. Und wenn er nichts davon reingeschrieben hat, kannst du es nicht herauslesen. Das heißt, du kannst keine feste Speise aus dem Korintherbrief lesen. Wir lesen jetzt den Korintherbrief und werden den Urtext auseinandernehmen und die feste Speise da herauslesen. Nein, da ist keine feste Speise. Paulus hat nichts geschrieben, also kannst du es nicht herauslesen. Ich weiß, das ist nicht lustig, aber es ist wahr. Ihr wollt euch vielleicht tief reingraben, aber das braucht ihr nicht. Denkt einfach und unkompliziert. Er sagt, denn ihr seid noch fleischlich. Und ihr seht ein, dass als er den Brief zu Ende geschrieben hatte, waren sie immer noch fleischlich. Sie haben sich nicht geändert, während er den Brief schrieb. Er schrieb, sie lasen und danach mussten sie wachsen. Alles, was dort steht, richtet sich an fleischliche Christen, an Babys in Christus. Und es ist keine Speise, sondern Milch. Stimmt's? Ich will nur sicher gehen. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ihr benehmt euch wie jeder andere. Wie sollen wir uns denn benehmen? Wie Söhne Gottes, nicht fleischlich. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Er zeigt ihnen, wie fleischlich sie sind. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Er hat ihnen gerade gesagt, ich kann euch keine Speise geben, ihr seid noch fleischlich, ihr seid Babys in Christus. Ist das wahr? Das schreibt er in Kapitel 3. 9 Kapitel später, also in Kapitel 12, spricht er über die Gaben des Geistes. Gerade hat er gesagt, dass er ihnen keine feste Speise geben kann, sondern nur Milch. Und dort spricht er ausführlich über die Gaben, wie man darin wirkt, wie man es richtig macht und wie nicht. Woraus erstens folgt, dass schon fleischliche Christen in den Gaben wirkten und wirken können. Zweitens beweist es, dass die Gaben keine feste Speise sind. Er sagt ja, dass er ihnen noch keine feste Speise geben kann. Trotzdem erklärt er die Gaben. Also sind die Gaben keine Speise, sondern zählen zu Milch, nach dem, was er sagt. Stimmt's?